Das Dorf Rheinöd in Niederbayern. Frühherbst nach der Währungsreform. Das Dorf riecht nach Schweinsbraten. Wieder richtig, wie der Sonntag sein soll. Es ist gut, dass es wieder Fleisch gibt. Was, Knochel? Wer kriegt richtig Appetit? Ja, Barbara. Jetzt, wo Frieden ist, hast du ja auch nicht mehr so viel zu arbeiten. Die Leute sterben im Frieden auch. Totengräber ist ein Beruf, wo man nie arbeitslos wird. Man bekommt sein Geld und kann sich noch nebenbei was verdienen. Freilich im Krieg waren mehr Gräber zu schaufeln durch die Bomben. 1941 bin ich im September auf 28 Gräber gekommen. Das war fast jeden Tag ein Grab. Jetzt im Frieden sind es im Durchschnitt 3 Tote im Monat. Je weniger man zu arbeiten hat, desto mehr kommt man zum Denken. Tja, das ist der Nachteil. Die Kirche ist aus. Der Beppo war gestern da. Also alles, was ich von ihm erfahren habe, ist, dass der Abram in Wendelskirchen ins Gefängnis gekommen ist, weil er da so Sachen gemacht hat. Mit dem Knecht vom Gruber. Die Barbara sagt auch, dass er im Gefängnis war. Die Barbara ist seine Mutter, sagt der Beppo. Die Paula hat ihn am Mittwoch in Landshut gesehen. An einem Ort, wo nur solche Männer sind. Sie sagt, da hat sie den gesehen, der seit 2 Wochen bei der Maria wohnt. Und das ist der Abram. Der wohnt bei der Maria. Und wie lange ist er in Landshut? 1 Woche. Es kann also stimmen, was der Beppo sagt. Ich sage euch, das ist einer, der treibt's mit Männern. So einer ist das. Und er ist der Sohn von der Barbara, das weiß ich ganz bestimmt. Von Beppo. Hast du gehört, was die Maria gebeichtet hat? 5 Vaterunser nur hat die für einen Ehebruch bekommen. Mir hat er 6 gegeben. Und ich hab bloß einmal falsches Zeugnis wieder meine Nächsten gehabt und sonst nix. Man kann sich nicht einmal mehr auf den Pfarrer verlassen. Beim alten Pfarrer hätte ich höchstens ein Ave Maria bekommen. Da ist auch der Krieg schuld. Den Abram, den möchte Maria wohl auch noch fürs Bett. Hat an dem Volker nicht genug. Eine verheiratete Frau, wo der Mann vermisst ist, hat 2 ledige Männer im Haus. Die gehört ja verhaftet. Viel zum Sagen hat der Volker nicht bei ihr. Die Maria hat die Hosen an. Sie ist ja auch älter. Der Volker lässt sich von ihr aushalten. Die bezahlt ihn bestimmt dafür, dass er mit ihr ins Bett geht. Und dann ihr Bub, der Rovo. Über den wollen wir gar nicht reden. Der ist ja blöd. Für mein Gefühl gehört er überhaupt in die Anstalt zurück. Also der Beppo sagt, die Barbara ist die Mutter vom Abram. Das glaube ich schon lang. Das ganze Dorf redet schon drüber. Man weiß halt nichts Genaues. Komisch ist es auf alle Fälle, wie sich die Barbara nach jedem Wort erkundigt, das man über den Abram sagt. Schaut verdächtig aus. Ich glaube, sie ist seine Mutter. Dass das Gerät aufhört. Er ist nicht mein Kind. Das haben wir nicht behauptet. Das haben wir nur gedacht. Ihr könnt euch Löcher in den Kopf denken und er wird trotzdem nicht mein Kind. Wir sind uns nicht so sicher, ob du recht hast. Wir glauben nämlich schon, dass er dein Kind ist. Wenn ich euch sage, dass es nicht stimmt? Was war in Wendelskirchen? Du hast selber gesagt, dass er dort im Gefängnis war. Und da war er erst einen Tag hier. Woher willst du das wissen, wenn du ihn nicht kennst? Hab ich was angestellt, dass ihr mich so anschaut? Nein. Warum schaut ihr mich dann an? Abraham, du musst weg aus dem Dorf. Die Leute reden über dich. Du willst also da bleiben. Es ist immer dasselbe mit dir. Eines Tages bist du weg und dann zeigen die Leute mit dem Finger auf mich. Die ist die Mutter von dem. Dann weiß ich, dass du wieder eine von deinen Schweinereien gemacht hast. Und ich habe die Blicke im Rücken, bis ich in ein anderes Dorf gehe. Und immer findest du mich wieder. Und es ist immer dasselbe. Und jetzt ist es wieder soweit. Nein. Das hast du immer gesagt. Mein Gott, wenn ich nicht da bleiben kann, dann muss ich gehen. Ich will jetzt eine feste Arbeit und wissen, wo ich hingehöre. Du bist doch alt genug, dass du für dich selber leben kannst. Warum hast du mich auf die Welt gebracht, wenn ich dir immer lästig war? Hab ich gewusst, was aus dir wird? Glaubst du, es gibt einen Garantieschein dafür, wie man wird? Ich, Herrgott, ich bin doch nicht gern so! Warum bist du dann, wie du bist? Du Mutter, die anderen wollen nicht mehr mit mir spielen, weil ich evangelisch bin und weil wir aus Schlesien kommen. Oh, das wird bald anders werden, Konrad. Wir gehen bald fort. Wieder fortgehen? No, möchtest du in dem Dorfe bleiben? Der Vater hat endlich Arbeit. Freu dich, dass wir hier wieder rauskommen. Trotzdem, ich glaube, die Barbara ist seine Mutter. Sie will weggehen, habe ich gehört. Nur der Bürgermeister will sie nicht gehen lassen. Weil jemand, der so viel arbeitet für so wenig Geld, den findet er nicht noch einmal. Ich glaube, wir halten uns raus aus der Sache. Uns geht's nichts an. Eben. Es geht uns, wenn man sich's überlegt, meine ich gar nichts an. Der Schlesier hat Arbeit bekommen. Naja, wir sind's ja schon gewöhnt. Immer die Schlesier, die alles bekommen. Unsere Männer waren auch im Krieg. Das ist einfach nicht richtig. Vielleicht wäre es besser, wenn der Abraham weg wäre. Wenn er so ist, vielleicht wäre es gut, wenn er weg wäre. Dieses Dorf. Wenn es bloß abbrennen wird, das Dorf. In der Hölle kann es auch nicht schlimmer sein. Was ist denn, Volker? Im Dorf verkaufen sie uns nichts mehr, Maria. Aber warum denn? Nur weil ich mit dir lebe und mit einem Toten verheiratet bin. Er kommt nicht mehr zurück. Der Krieg hat ihn gefressen und ich bin froh darüber. Ich würde ihm fremd gehen, wenn er käme. Ja, dann fahre ich jetzt nach Landshut einen Kaffee. Aber du kannst doch nicht wegen jedem Pfund Salz nach Landshut fahren. Das geht doch nicht. Das Gesuch ist schon so lang weg. Sie werden ihn bestimmt für tot erklären. Und dann hat alles ein Ende. Warum hast denn du dem Bürgermeister gesagt, dass du weg willst, Barbara? Morgen bin ich noch da, weil sie mich notwendig brauchen. Aber auf die Nacht, da fahre ich fort. Ist irgendwas? Er ist mein Kind, der Abraham. Ich geb's zu. Immer sagt er, er will bei mir leben. Und dann macht er Schweinereien. Das ist es. Wenn es dann passiert, dann bin ich schuld. Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn er weg wäre. Und wenn er so ist, vielleicht wäre es gut, wenn er weg wäre. Wenn er geht, Barbara, dann kannst du doch da bleiben. Ich würde so gern da bleiben. Pass auf, Zinta. Wir gehen zur Maria und sagen ihr, sie soll ihm kündigen. Und wenn er keine Wohnung mehr hat, muss er weg. Er findet schon was, wo er leben kann. Und den anderen Leuten sagen wir das auch. Dass er nirgends mehr wohnen kann. Ja, in Gottes Namen. Gehst du auch mit, Metzgerin? Meinetwegen gehe ich halt mit. Dann kann ich da bleiben. Rovo! Ich denke, du schläfst. Was willst du hier? Überall störe ich dich. Ja. Ich kann machen, was ich will. Es ist falsch. Was machst du denn? Ein nutzloser Mensch bist du. Arbeit was, damit du einen Wert bekommst. Wenn ich sehe, wie du hinter dem Volke her bist, wird mir schlecht. Hör mich nicht an! Wenn du dich weiter so aufführst, kommst du in eine Anstalt. Ja. Ich kann deinetwegen nicht ins Kloster gehen. Ja. Ich hab schwer genug. Ja. Da ist noch die Sache mit der Tonka. Die Tonka sagt, dass der Abraham sie heiratet. Er wird das Mädel sitzen lassen. Er ist wie sein Vater. Die Tonka sagt, sie kriegt ein Kind von ihm. Das mit der Tonka, das kann ich nicht recht glauben. Ich hab da noch keine Klarheit. Ich muss was tun. Ich kann die Tonka doch nicht ins Unglück rennen lassen. Früher habe ich immer gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute sagen. Er ist mein Kind und ich muss ihm helfen. Ich habe ihn so gern gehabt. Ich könnte auch jetzt noch sagen, lasst ihn in Ruhe, aber das nützt auch nichts. Ich bin zu alt, als dass ich mich noch um ihn kümmern könnte. Ich muss jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich kann ihm nicht helfen. Und jetzt will ich auch nicht mehr. Geht's dem Rovo besser, Maria? Nein, er ist wie sonst. Nur schlimmer. Er kann jetzt überhaupt nicht mehr schlafen. Wacht auf vor lauter Angst. Schreit. Und dann rennt er im Haus rum, dass kein Mensch mehr schlafen kann. Dann tut ihm der Kopf weh und alles Mögliche. Was sagt der Arzt? Ich gebe kein Geld mehr aus für den Rovo. Was ich schon Geld ausgegeben habe. Abraham, du hast keine Ahnung, wie teuer Dummheit ist für das Geld. Könnt er studieren. Nein, mir kommt kein Doktor mehr ins Haus. Und was hat die Anstalt genützt letztes Jahr? Und wie viel Geld habe ich dafür bezahlt? Und wofür? Für nix. Ich gebe keinen Pfennig mehr für ihn aus. Weißt du, gestern, weil gestern war es besonders schlimm, da habe ich ihn mit Brennnesseln abgerieben. Das ist ein altes Hausmittel und ist billig. Das hat geholfen. Du darfst nicht glauben, dass das was nützt. Das nützt nix. Was soll ich denn sonst machen, Abraham? Irgendwas muss man mit dem Robo machen. Ich gehe noch aufs Grab zu meinem Mann. Es ist komisch, wie man sich dran gewöhnt, dass er tot ist. Schau, meiner liegt schon seit 3 Jahren mit seinem Husten. Ja, meiner ist gleich tot, das ist noch schlimmer. Jetzt habe ich eine Metzgerei und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So hat jeder seine Sorgen. Ich habe im Fasching in Kelheim die Tonka kennengelernt. Also sie liebt mich und ich will mich bemühen. Ich will's mit der Tonka versuchen, Mutter, weil so kann's doch nicht weitergehen. Ich muss. Du glaubst, dass ich zuschaue, wie du sie in den Dreck zerren wirst? Wie du sie im Dreck liegen lassen wirst? Wie dein Vater. Immer nur an dich denkst du. Denkst immer nur ich. Ich werde das jetzt auch tun. Ich muss jetzt auf mich schauen. Wenn ich's nicht tue, tut's niemand. Du musst gehen, Abraham. Zieh nach Landshut und such dir Arbeit. Und verschwind. Du hast mir nichts zu befehlen. Ich hab das Recht, da zu bleiben. Wie du. Du hast kein Recht. Man hat kein Recht, wenn man gegen die Natur lebt. Ist das vielleicht natürlich, wenn du mich immer wegjagst? Warum erzählst du zum Beispiel überall, dass ich im Gefängnis war? Wo soll ich denn bloß hin? Wohin denn, wenn nirgends arbeitest und überhaupt? Was hast du davon, wenn's die Leute wissen? Ich hoffe, sie schlagen dich so lang, bis du freiwillig gehst. Ich hoffe, sie schlagen dich aus dem Dorf hinaus. Vielleicht schlagen sie dich auch tot. Ich wünsche mir's, dass sie dich totschlagen. Weiß bestimmt, dass sie was gegen dich haben, die Leute. Angenommen, Herr Pfarrer, wenn es uns, ich meine, wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es doch auch keinen Gott, oder? Weil wir dann, wenn wir nicht da sind, ja nichts von ihm wissen können. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Herr Pfarrer, Sie müssen mir Antwort geben. Sie sind von Berufswegen dazu verpflichtet. Du verstehst halt nur, was du verstehen willst. Das ist bei dir so, Knocher. Freilich? Weil, Herr Pfarrer, ich glaube, das mit Gott, das ist eine heikle Sache. Für Christus, für den war es einfach. Da sagt man immer, der war ein Mensch. Der hat sich immer helfen können, wenn er es auch nicht gemacht hat. Da sagt man immer, der war ein Mensch, der hat, wenn er Hunger gehabt hat, aus Brösel ganze Wecken Brot gemacht. Das stimmt nicht. Das hat er nicht für sich, sondern für seine Mitmenschen gemacht. Der hat sich immer helfen können, wenn er es auch nicht gemacht hat. Außerdem, er hat gewusst, was ihm blüht. Das ist bei uns Menschen ganz anders. Drum sage ich immer, was das wirklich ist, Mensch sein. Das weiß Gott gar nicht. Was ist das für eine Haltung, Knochen? Die Kirch gibt dir Arbeit. Du lebst also von der Kirch und greifst sie an. Die Kirch kann auf laue Gläubige verzichten. Du musst glauben, Knochen. Du kommst nicht drum rum. Fragen stellen kann jeder. Glauben, dann wirst selig. Du darfst nicht immer alles auf die Kirch schieben. Ich kann keinen Totengräber brauchen, der gegen den Glauben ist. Du hast einen Beruf, wo man Glauben haben muss, Knochen. Wenn den nicht hast, musst gehen. Sag ja nix. Also gut, dann glaube ich dran. Deine Mutter sagt, du kannst nicht schlafen, Rovo. Warum kannst du denn nicht schlafen? Sag's mir. Sie will wieder heiraten. Sie will Vater für tot erklären lassen und den Volker heiraten. Und der mag mich nicht. Die wollen mich in eine Anstalt stecken. So sind die. Du musst in keine Anstalt, Rovo. Du bist doch schon einmal als gesund entlassen. Außerdem ist das teuer und das Geld geben sie nicht aus. Die Leute lachen über mich. Das ist ihr das Geld schon wert, wenn das aufhört. Das darfst du nicht sagen, Rovo. Deine Mutter mag dich, bestimmt. Sie versteht nicht alles. Das musst du auch verstehen. Sie reibt mich mit Brennnesseln ab. Ich hab Angst. Du hast zu viel Angst, Rovo. So viel Angst ist nicht gut. Alle glauben, ich bin nicht richtig. Du bist der Einzige, der mit mir redet wie ein normaler Mensch. Du bist der Erste, der nicht sofort lacht, wenn ich was sag. Abraham! Die Tonka. Was will die hier? Abraham, komm, ich muss mit dir reden. Was ist denn, Tonka? Wir brauchen keine Huren bei uns. Muss ich mir das gefallen lassen von dem? Du gehst bestimmt weg, Abraham, und keiner redet mehr mit mir. Nein, Rovo, ich bleib da. Abraham, ich hab mich so gefreut, dass du wieder da bist. Ich muss dir doch was Wichtiges sagen. Ich muss dir das aber allein sagen. Komm, geh mal ans Wasser. Ich kann jetzt nicht. Schick sie weg! Jetzt halt du sofort den Mund! Du bist ja eine Schlampe! Sag das noch einmal! Ruhe. Du Narr, du Irrsinniger, du! Lass den Rovo in Ruhe, du! Ihr hört sofort auf! Was ist denn hier los? Die will mich schlagen, Mutter. Was? Die? Komm, geh freiwillig. Du bist hier unerwünscht. Abram, wenn du mir jetzt nicht hilfst. Geh. Abram, hilf mir doch. Geh doch. Du bist gemein. Eine Woche, eine ganze Woche habe ich dich nicht gesehen und du bist gleich so gemein. Na, schau, wie du allein fertig wirst. Ich mag dich nicht mehr. Ja, ja, ist recht. Verschwind. Jetzt rennt sie aber. Die Tonka tut mir leid mit dem. Der verdirbt die Tonka. Der kriegt wohl überhaupt nicht genug, die Sau. Wenigstens anständige Mädchen könnte in Ruhe lassen. Es ist bekannt, was das für einer ist. Also kann sie nicht anständig sein, wenn sie sich mit dem einlässt. Sie ist ein Flittchen. Und er ist schwul. Da haben sich die Richtigen gefunden. Die zwei passen zusammen. Jedenfalls, der muss weg. Schau, da ist der Abram. Und? Was wollt ihr hier? Hat euch jemand eingeladen? Die Leute im Dorf, Maria, die... Also, die wollen nicht mehr, dass der Abram da bleibt. Sie wollen alle, dass du ihm keine Wohnung mehr gibst. Und wenn er keine Wohnung mehr hat, dann muss er weg. Ja. Und zwar soll er weg, weil er schwul ist. Ja, das ist wahr. Sie lügen über mich. Mir geht's wie dir, Maria. Ich glaub's euch nicht. Ihr könnt schon wieder gehen. Es ist schon so. Ich kenne es doch, wie ich im Dorf verschrien bin. Ich kann nicht einmal mehr einkaufen, weil mich jeder für Gott weiß, was hält. Raus! Ein reicher Bauernhof braucht einen Knecht, oder? Und die Bäuerin, die braucht auch einen Knecht. Oder? Und weil der Mann nicht da ist, muss der Knecht ins Bett. Oder? Raus! Die Mutter Mannstoll, der Bub blöd. Das ist eine Wirtschaft. Das ist eine Wirtschaft. Ein Lügengesindel, das. Es ist nicht wahr, ich bin nicht so. Und das möchte ich auch hoffen. Das sind Leute. Mein lieber Schwan. Wie ich das nur immer wieder aushalte. Der Mensch kann wirklich viel ertragen. Kannst du dich so ansaufen, wenn du da nicht mehr stehen kannst? Warum schaust denn die ganze Zeit, was ich mache? Sei nicht so scharf auf mich, Volker. Ich will dich nicht. Ich kann nicht arbeiten, wenn du da bist. Geh woanders hin. Geh ins Wirtshaus zum Saufen. Überall soll ich gehen. Alle wollen, dass ich gehe, alle. Geh schon. Ich will ja nichts von dir. Du sollst nicht so da sitzen. Mein Gott, wie sitze ich denn? Wie eine Hur. Da bin ich ja auch, oder? Alle schreien's mir nach, Tonka, die Hur. Aber du musst bezahlen. Umsonst kriegst du's nicht. Ich hab kein Geld. Ich will nicht. Du glaubst wohl, du brauchst dich bloß hinzustellen und ich fall dir um den Hals. Das hat deine Bäuerin vielleicht so gemacht, aber ich nicht. Ich bin ja kein Freiwild schließlich, das jeder haben kann, wenn er nur will. Dem Abram ist das vollkommen egal. Wenn's nach ihm geht, würde ich verrecken. Aber ich bin jetzt auch so, wenn er so ist. Mach es doch einmal umsonst. Wenn er jetzt käme, würde ich dich gar nicht mehr sehen. Aber er kommt nicht. Ich muss zu ihm kommen Und das tue ich nicht mehr, nein. Volker! Die Maria. Schnell, verschwind. Soll sie mich doch sehen? Volker! Los, versteck dich. Volker. Da, Lies. Er ist tot. Er ist endlich tot. Sie haben ihn für tot erklärt. Sag doch was. Mein Gott. Wir können heiraten. Ja, ja. Wir können dann heiraten. Freust du dich denn nicht? Doch, doch. So. Geh jetzt. Wir gehen heute früh ins Bett. Was hast du? Nichts. Ich muss arbeiten, sonst werde ich nicht fertig. Natürlich. Du musst arbeiten. Ich hab geglaubt, es freut dich. Sei nicht so dumm. Wir gehen früh ins Bett. Ja. Also, ich geh jetzt. Die ist wie ich eine Hure. Die macht's wie ich. Schlechte Zehen kriegt sie schon. Hast noch viel Arbeit? Ich mach's nicht mit dir. Und wenn du noch 5 Stunden so dastehst. Die willst heiraten? Das ist ein Witz. Das geht dich nichts an. Sie ist alt. Sie hat einen Hof. Deswegen. Ich hab sie auch lieb. Geh doch endlich. Schau mich an. Schau, wie jung ich bin. Man kann sich ja gar nicht gegen dich wehren. Du musst zahlen. Ich will doch zahlen. Ich zahle ja. Und wenn's der Abraham erfährt, dann erschlage ich ihn. Er soll's erfahren. Wenn er mich so behandelt, dann mache ich das auch so, grad extra. Nein, ich darf nicht. Das Kind. Ich habe nicht lang Zeit. Ich zahle dann schon. Ich will ja. Was du für Augen hast. Du brauchst dich nicht ausziehen. Es geht so. Sehen will ich dich gar nicht. Hoffentlich regnet's morgen, dass das Gras wachsen kann. Hoffentlich nicht, Mochel. Wir haben noch das Korn draußen. Was hast denn, Rovo? Komm, setz dich zu mir ins Gras. Du bist ja ganz nass vom Schwitzen. Erzähl mir, was los ist. Ich mag nicht mehr. Was? Sag, mir kannst es doch sagen. Heute ist der Brief gekommen vom Amt. Mein Vater ist jetzt tot. So. Mutter ist mit mir ins Dorf gegangen. Da ist der Brief gekommen, der Vater tot macht. Und jeder sagt, es wäre recht, dass Vater tot ist, und sie freuen sich auf die Hochzeit. Was aus mir werden soll, weiß kein Mensch. Ich auch nicht. Wer soll's wissen? In die Anstalt kann ich nicht mehr. Sie wollen's aber, auch wenn's nicht geht. Auch wenn's nicht geht, wird's gehen. Es muss. Der Volker will, dass ich weg bin. Abram, wie lang bleibst du da? Lang. Bestimmt. Bestimmt. Bleib da, Abram. Vielleicht bleib ich da. Wenn's geht, nur die lassen mich nicht in Ruhe. Mich lassen sie auch nicht in Ruhe. Wenn's geht, bleib ich da. Ja. Du, Abram, ich hab heute eine Katz gesehen. Die habe ich beim Schwanz gepackt und sie so rumgedreht und dann in die Höhe geworfen. Dann ist sie runtergefallen und war nicht tot. Ich denke mir immer aus, ich habe ein Geschäft. Und das wirft so viel Geld ab, dass ich leben kann. Und was noch? Sonst nichts. Das ist doch viel. Was machst du eigentlich in der Stadt? Nichts. Warum? So halt. Ich frag nur. Ich such Arbeit. Warum? Ich mein nur. Die Totenglocke. Wer ist wohl jetzt tot? Die Wirtin? Der Bäcker? Die Huberin? Jeder kann's sein. Hörst's auch? Ich hör's gern. Bei dir sitzen ist schön. Ja? Ja. Warum? Ich fühl mich halt wohl. Mit dir kann man reden. Abraham, du, was machst denn? Abraham. Abraham. Der hat den Rovo angelangt. Ich hab's gesehen. Und noch mehr hab ich gesehen. Der hat dem Rovo den Hosenstall aufgemacht. Ich hab's gesehen. Den Rovo hat er fast vergewaltigt. Wie ich den Rovo kenne, ist der auch nicht so unschuldig. Der Rovo ist doch nicht normal. Der gehört in eine Anstalt. Der Abraham ist ein Verbrecher. Es steht Zuchthaus drauf. Ich hab Angst, dass er eines Tages auf meinen Franzi losgeht. Ich hab nur mehr das Kind. Wie soll der Bub auch anders sein bei der Mutter? Die wird den Abraham schon so erzogen haben. Von selber wird man nicht da so. Vielleicht hat's ihn zu viel geschlagen. Man soll Kinder nicht schlagen. Das verhärtet den Charakter. Vielleicht hat sie ihm den Charakter verhärtet. Ich hab meine alle drei Kinder geschlagen, wenn's notwendig war. Und alle sind's anständig. Ich bin grün und blau geschlagen worden, wie ich klein war. Und ich bin in Ordnung. Ich hab es zu was gebracht. Ich sag, am Charakter liegt's. Wer schuld ist, dass er so ist, ist auch egal. Jedenfalls steht fest, dass er so ist. Das steht fest. Jetzt wissen wir Bescheid. Gegen den Abraham muss man doch was tun. Gegen den werde ich was tun, wenn niemand was tut. Am liebsten würde ich sagen, ich red kein Wort mehr mit der Barbara. Das würde ich am liebsten sagen. Aber die ist ja nur die Mutter, die kann ja nichts dafür. Es ist also doch wahr. Dreckskerl! Hol sofort dein Zeug, dass ich dich nicht mehr sehe bei uns. Los, verschwind! Ich gehe ja schon. Rovo, ich hab dir doch verboten, dass du woanders hingehst als nach Hause. Nichts als Ärger hat man mit dir. Was hat er denn mit dir gemacht? Nichts. Hat er dir wehgetan? Nein. Hättest doch geschlafen, dann hättest du deine Ruhe. Ich an deiner Stelle, ich würde Tag und Nacht nur schlafen, damit ich nichts sehen müsste, damit ich meine Ruhe hätte. Das ist ein schweres Problem, das mit dem Abraham. Auch für die Kirche. Ja, wenn die Abartigen nicht wie normale Menschen Befriedigung erlangen können, dann müssen sie ihre Triebe unterdrücken. Das kann man nicht. Das geht. Ich kann's auch, Knochen. Man muss nicht gleich so unmenschlich sein und was unterdrücken. Helfen! Die Kirche müsste ihm helfen, dem Abraham. Und warum hast du das Klugbauer Josefel nicht gerettet, wie es in der Filz ertrunken ist? Warum hast du nicht geholfen? Das ist was anderes. Ich kann nicht schwimmen. Außerdem waren genug junge Leute da. Wir hätten ihn auch retten können. Ich rede jetzt von der Kirche und von Abraham. Du hast das Klugbauer Josefel einfach sterben lassen. Er hat mir aber leid getan, der arme Bub. So jung und schon tot. Dass die anderen nicht ins Wasser hineingesprungen sind, kann ich zwar nicht billigen, aber ich kann es verstehen. Die haben das Leben noch vor sich. Ja, ja. Knochel, das mit dem Klugbauer Josef, das musst du mit deinem eigenen Gewissen ausmachen. Also, ist's wirklich dein Ernst, dass du weg willst, Barbara? Ich bin dran schuld. Ich kenn das. Die Leute zeigen auf mich. Jetzt, wo's alle wissen. Weil ich die Mutter bin. Erschlagen würde ich ihn am liebsten. Es weiß doch jeder, dass du nichts dafür kannst. Jetzt noch, Bürgermeister. Aber die vergessen das schnell. Du bist ihm eine gute Arbeitskraft. Du kannst uns doch jetzt nicht im Stich lassen. Jetzt, wo bald Erntedank ist. Ich bin so alt. Kein Mensch kann das glauben, wie alt ich manchmal bin. Ja, dann. Gute Zeit, Barbara. Danke, Bürgermeister. Ist der Bus schon weg? Vielleicht fährt jemand von euch mit dem Auto nach Landshut und kann mich mitnehmen. Oder nach Frontenhausen. Jetzt, Schuss. Ja. Soll ich? Freilich. Es gibt eine Hitz. Wir haben gehört, du möchtest nach Landshut fahren, Abraham. Soll ich dich hineinfahren? Aber nur, wenn ich auch einmal darf. Darf ich nicht, Süße? Komm, lass mich doch. Lass den doch in Ruhe. Also die Schlesier, also was die Schlesier sind, die haben in Bayern überhaupt nichts zu reden. Wo ist meine Mutter? Wenn du mich ein bisschen netter behandelst, dann sag ich's dir. Ach du! Lass mich durch. Und wie er heute wieder ausschaut. Zucker! Möchte richtig anbeißen. Er ist nur so zu mir, weil er alle zuschaut. Sonst ist er ganz anders. Warum laufst denn weg? Hast heute deine Tage, Abraham Herzi! Mensch, gut warst du es. Es war aber nicht schön. Aber das ist doch nicht so schlimm. Seid ja keine Kinder mehr da. Stell dir das Gesicht von der Barbara vor, wenn der Abraham mit demselben Bus gefahren wäre. Ich wollte den Franzl entschuldigen, Herr Pfarrer, weil er gestern nicht im Religionsunterricht war. Aber der muss ein bisschen mitverdienen beim Kartoffelglauben. Das sehe ich alles ein, Metzgerin. Aber das Kind kommt zu kurz. Aber der wird doch nur ein Bauer. So Mist auflegen wird schon reichen. Wir sind auch nicht anders erzogen worden und sind auch keine Halodri geworden. Wir sind ehrliche, brave Leute. Und das soll der Franzl auch werden. Der soll werden wie wir alle. Dann ist er schon in Ordnung. Der Robo war immer so nett zum Abraham. Und der macht dann sowas. Ich habe ihn rausgeworfen, Volker. Er ist schon weg. Deswegen kannst du ihn doch nicht rauswerfen. Ja, aber wenn er so ist. So? Was heißt das? So, so? Du wirst doch nicht zu ihm halten. Was weißt du überhaupt davon? Ich meine, von sowas. Nichts weißt du. Aber er ist doch ein Verbrecher. Warum ist er ein Verbrecher? Da steht Zuchthaus drauf. Du kannst doch das nicht nach richtigen Verbrechen beurteilen. Was glaubst du, was für Verbrecher herumlaufen, wenn es nach dem Gesetz ging? Verbrechen. Schwul. Ich hab das im Krieg auch gemacht. Du? Ja? Ja, aber... Du bist doch ein Mann, Volker. Was glaubst du, wie viele das im Krieg gemacht haben? Ich meine, man soll solche Leute in Ruhe lassen. Die wissen schon selber über sich Bescheid. Nur, dass diese Leute sowas tun, dass die uns nicht in Ruhe lassen. Du willst unbedingt, dass der Abraham ein Verbrecher ist? Ja. Bitte. Der Abraham hat die Miete vorausbezahlt. Soll ich es ihm zurückgeben? Wenn er es verlangt? Sonst nicht. Wenn es ums Geld geht, dann bist du da. Weißt du was? Ich gebe es ihm überhaupt nicht mehr. Du ziehst bei der Maria einfach aus und sagst mir nichts, Abram. Das geht doch nicht. Du kümmerst dich nicht um mich und ich weiß nie, wo du bist. Und da habe ich dich betrogen. Nein! Sag bitte nichts, Abram. Mir tut's doch leid. Und ich war betrunken. Mein Gott, ich hab dich betrogen. Verstehst nicht? Doch, ich verstehe dich schon. Sag doch was. Tonka, ich geh weg aus dem Dorf. Wir können doch da bleiben, Abram. Und ich geh weg von dir. Ja, aber warum denn? Was habe ich denn falsch gemacht? Ist's, weil ich da fremdgegangen bin? Nein. Ist's, weil ich kein Geld hab? Warum willst du denn weg von mir? Sag doch, warum? Wisch dir die Semmelbrösel vom Mund weg. Ich könnte jetzt sagen, was ich wollte, und du verstehst es nicht. Ich hab doch versucht, dich zu lieben. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich muss mich zwingen zu dir. Du hast versucht, mich zu lieben. Du hast dich zu mir gezwungen. Ich hab geglaubt, wir lieben uns. Wir gehören zusammen, hab ich geglaubt. Abram, ich muss da noch was sagen. Du gehst dann bestimmt nicht mehr weg. Ich krieg nämlich ein Kind von dir. Ein Kind? Was ist denn? Freust du dich nicht? Ob ich mich freue? Bist du wahnsinnig? Wie hast du dir das vorgestellt? Wie kannst du... Du kannst doch kein Kind von mir auf die Welt setzen. Abram, sag, stimmt das, was die Leute im Dorf über dich reden? Ja. Ja, du hast doch mich. Ich würde mich, ja, ich würde mich für dich in Stücke reißen lassen, hörst? Und was wird aus mir? Ich denke, du willst dich für mich zerreißen lassen. Für dich kann man sich nicht zerreißen lassen. Bei dir muss man immer an sich selber denken. Du darfst nicht gehen, Abram. Wegen dem Kind. Nein, ich will nicht. Ich will kein Kind. Ich hab doch mit mir genug. Warum hast du nicht aufgepasst? Du hast nicht aufgepasst, dass ich dich heirate. Du musst mich heiraten. Das Kind braucht einen Vater. Ich kann dich nicht heiraten. Ich kann dich nicht heiraten. Ich hab den ganzen Dreck mit dir für Liebe gehalten. Ich werde ein Kind auf die Welt bringen und niemand will's, weil es ein Versuch ist. Du hast mich so weit gebracht, dass ich's versucht hab. Geh! Ich bleib hier und schrei so lang, bis ich keine Luft mehr hab. Schrei ich dir ins Gesicht, was du bist. Wer weiß, von wem das Kind ist. Und ich zwing dich, dass du mich heiratst. Mein Leben gehört mir. Mir! Und du kommst nicht hinein. Nur weil alle behaupten, es wäre eine Schweinerei, wie ich lebe, ist es noch lang keine. Deswegen, weil die immer reden und reden, die Leute, deswegen kriegst du das Kind. Nicht, weil ich dich liebe. Es ist mir egal, was die Leute reden. Und was mit dem Kind wird, ist mir auch egal. Ich will das Kind nicht. Ein Kind von dir will ich nicht. Weißt du, was ich mit dem Balg machen werd? Ich nehm's bei die Füße und schlag's auf den Boden mit dem Kopf zuerst. So, so, so. Hör auf und verschwind. Jedem schrei ich's im Gesicht, dass du kein Mann bist. Hör jetzt auf. Weißt du, was du bist? Wirst du still sein, du Vieh? Eine schwule Dreck. Du sollst still sein. Du sollst still sein, nur nicht reden. Nur nicht schreien. Wenn du schreist, dann kriegst du's. Nicht schreien. Du sollst dir endlich die Semmelbrösel abwischen! Was ist denn? Wenn wir den Abraham erwischen würden, dann würden wir sehr gut dastehen, Volker. Da könnten die Leute sehen, dass wir auf ihrer Seite sind und einer Meinung mit ihnen. Jetzt sind schon Stunden, dass wir hier sitzen. Ja, ich friere. Wichtig ist, dass wir ihn lebendig fangen. Schieß in seinen Fuß, wenn er vorbeikommt, dann haben wir ihn. Mit dem Geld für den Abraham könnten wir die Anstalt schon eine Zeit lang finanzieren. 2500 Mark Belohnung, hat der Kriminaler gesagt. Wir können uns das, wo jetzt mein toter Mann in Ordnung ist, nicht mehr leisten, dass wir den Robo im Haus haben. Er ist gefährdet auf dem Dorf, das haben wir gesehen mit dem Abraham. Und er ist gefährlich, weil er unnormal ist. Ihm wäre geholfen und uns auch. Das sage ich doch immer. Und der Doktor ist auf die Dauer genauso teuer wie die Anstalt. Er hat nur blöd geschaut, aber ist scheinbar einverstanden, wie ich es ihm beigebracht habe gestern Abend, dass er jetzt wieder in eine Anstalt kommt. Er steht nur im Weg. Jetzt, wo wir wieder dazugehören könnten. Und wo alles in Ordnung kommen könnte. Ja. Und wenn ich ihn weiter mit Brennnesseln abreibe, könnte es leicht sein, dass mir das jemand als Brutalität auslegt. Ich gehe heim. Such allein weiter, Max. 2500 Mark, wenn wir ihn erwischen. Da käme endlich eine Wasserleitung ins Haus. Und du kannst nimmer. Die Füße brennen und es kreuzt mir weh mit jedem Schritt. Du bleibst da. Alle suchen, da kannst du auch. Und lauf nicht dauernd hinter mir her. Geh ins Hetzel. Du kannst die Taschenlampen ausmachen, Zinta. Jetzt sehen wir mit freiem Auge. Wir müssen heim, das Vieh braucht uns, Schorsch. Du wirst doch nicht 2500 Mark wegwerfen, nur weil der Bürgermeister schreit. Ist's unser Vieh? Ich und der Knocherl, wir haben uns überlegt, ob wir nicht mit jemandem halbe-halbe machen könnten. Jede Partei kriegt 1250. Das wäre nicht schlecht. Ja. Wir teilen den Wald auf. Jeder kriegt ein Viertel. Ich nehm's von der Lichtung bis zur Straßen und der Knochels Hützel. Dann bleibt für euch nur die andere Hälfte bis zum Dorf übrig. Teilt euch das auf? Das hat doch mehr Zweck. Ihr hättet es doch gar nicht nötig, das Suchen, wo dein Mann als Flüchtling Arbeit hat. Und 2500 haben und nicht haben, sind 5000. Für mich ist das Suchen schon schwer, wenn ich nicht mit meiner Frau gehe. Ich kenne ihn doch fast gar nicht und weiß auch nicht mehr, wie er aussieht. Es ist dumm. Ich muss erst jeden fragen, den ich im Walde treffe und den ich nicht kenne, ob er Abraham heißt. Wissen Sie, da macht die ganze Sucherei keinen Spaß nicht. In der Scheune! Abraham, komm raus! Pass auf, dass da nichts passiert, Schorsch! Wäre die Sache nicht wert, jetzt, wo er gerade den Krieg überstanden hat. Ich hab ein Messer, komm raus, Abraham! Oder wer holt dich raus? Jawohl, mit dem Messer! Was wollt ihr denn von mir? Mörder! Wieso? Schlag den Tod los! Dann ist doch das Geld weg! Hast du mir geglaubt, es kommt nicht auf? Die Kriminale ist schon unterwegs. Ja, die Leiche haben sie auch. Was für eine Leiche? Ich weiß nichts von einer Leiche. Die du umgebracht hast, die Tonka, die Leiche. Ich hab ein Messer. Mörder. Wem haben's... Frag noch! Wer ist denn umgebracht worden? Du hast sie nicht umgebracht. Warum bist du dann weggelaufen? Ich bin nicht weggelaufen. Es hat doch niemand gewusst, wo du bist. Wir müssen ja nicht mal alle wissen, wo ich bin. So. Und jetzt bringen wir dich zur Kriminal. Ein Selbstmörder darf nicht in geweihten Boden. Auf freiem Feld muss er liegen, der Robo. Die Hunde werden ihn ausscharten. Ich lasse einen Zaun herum machen, damit er geschützt ist. Und Blumen pflanze ich. Und ein geschnitztes Holzkreuz kriegt er auch. Später. Ein schön geschnitztes. Ja. Ich darf keinen Segen geben. War kein Mensch? Reg dich doch nicht auf, Maria. Ich habe die Bestimmungen nicht gemacht. Er braucht doch einen Segen. Er hat nicht gewusst, was er getan hat. Er war doch krank. Und katholisch. Ich habe auch für ihn die Kirchensteuer bezahlt. Er war jeden Sonntag in der Kirche. Herr Pfarrer, niemand sieht's. Wir verraten es doch nicht. Dann geh. Aber ich bin nie wieder in der Kirche. Die Leute sehen es nicht. Wir erzählen es niemand. Also gut. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Danke. Ein schöner Sarg war's. Aber sie hat nicht einmal gebetet. Ja. Wie kann man sich denn nur selber umbringen? So schön, wie das Leben ist. Wenn ihr nicht wieder Robo, dann soll er es wegwerfen. Wo stecke ich jetzt das Kreuz rein? Oben oder unten? Dass ich auch nie aufpasse, wo der Kopf ist. Wenn er nur einmal geredet hätte, Robo. Ich verstehe es nicht. Es versteht niemand. Warum hat er mir das angetan? Warum? Man hat ihm gar nichts angesehen. Wer denkt denn gleich an sowas? Jetzt habe ich das geschafft, gerade noch, dass sie ihn nicht vergast haben und jetzt bringt er sich selber um. Es ist vielleicht wirklich besser für ihn. Schau, ewig hätte ich auch nicht gelebt und dann wäre er in eine Anstalt gekommen. Es ist wirklich besser so für ihn. Es ist eben passiert. Haben Sie das, Fräulein? Ja, Herr Inspektor. Also weiter. Und dann habe ich das nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich sie angeschrien, sie soll Ruhe geben. Und habe ihr den Mund zugehalten. Sie hat wieder angefangen damit. Dann habe ich das Messer genommen. Es hat ihren Bauch zerschnitten und alles. Wie oft haben Sie zugestochen? Ich weiß es nicht. Ich habe es schon zählen wollen. Sie wissen es sicher noch. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie ist die Leiche in den Fluss gekommen? Ja. Wie? Soll ich das alles mitschreiben? Alles mitschreiben, ja. Vielleicht können Sie etwas lauter reden. Ich habe sie in den Fluss geschmissen. Tragen Sie immer ein Messer bei sich? Ja, meistens. Was haben Sie in der Zeit bis zur Festnahme gemacht? Ich bin lang gelaufen. Lang. Ich habe meine Hände gewaschen im Fluss. Wir haben uns nur gestritten. Decken Sie das Gesicht der Toten auf, Wachtmeister. Haben Sie dieses Mädchen hier ermordet? Ja. Ja, natürlich. Hatten Sie das Mädchen anders in Erinnerung? Ja. Lustiger. Das ist alles vorerst. Führen Sie den Gefangenen ab. Der hat komische Sachen gesagt. Die arme Tonka. Ich habe sie auch gut leiden können. Sie hat es schwer gehabt mit einem Mörder als Freund. Sie war noch so jung und hat schon sterben müssen. Sie war ja fast nur ein Kind. Der hat ihr ein Kind angehängt. Der Kinderverführer. Ein Unhold war das. Was hat der Pfarrer heute gesagt? Das Unkraut muss gejätet werden. Vergast, gehört er. Vergast! Der Abraham. Da muss doch die Todesstrafe wieder her. Den hätten sie kastrieren sollen. Dem hätten wir das Zipferl wegschneiden sollen. Na gut, dass die zwei weg sind, die Tonka und der Abraham. Da käme die Stadt schon aufs Land raus. Ruhig ist. Man kann sogar sagen, dass es richtig still ist. Ja. Dass es das gibt, dass es so still ist. Es ist direkt schön, wenn es so still ist. Ja. Man möchte es nicht für möglich halten. Richtig ruhig ist. So still kann es auch nur sein, weil Kirchweih ist. Ja. Und weil niemand da ist. Wenn jemand da wäre, wäre es nicht still. Ruhe! Ruhe! Bürgermeister, will ich reden. Sei doch du stark noch ein Psuff ans Elend. Wenn du frech wärst, dann wärst du gleich abgemurkst wie die Tonka. Oh! Ruhe! Also, wir haben eine schöne Ernte gehabt und haben mit Gewinn gearbeitet. Und auch sonst ist wieder Ruhe im Dorf. Wir müssten eigentlich Gott dankbar sein, dass dieses Jahr doch noch so erfolgreich geworden ist. Ich habe einen Anruf aus Landshut bekommen. Das Urteil ist gesprochen. Lebenslänglich. Wir haben angerufen, das mit unserem Mörder. Die 2500 Mark gehören uns. Wir verwenden das Geld also, wie wir es vereinbart haben, dass wir für das Geld die Orgel richten lassen. Dass wir in der Kirche wieder singen können. Ich möchte euch bitten, überlegt es euch bei der nächsten Bürgermeisterwahl, dass dieser bedauerliche Mordfall in jeder Gemeinde hätte passieren können. Ich hoffe jetzt nicht auf den Löffelhorst, der behauptet, das hätte ich vermeiden können. Ich hätte das nicht vermeiden können. Denn dieses Vorkommnis hat uns Gott auferlegt. Und wir wollen Gott danken, dass wir es ohne Anfechtungen und so gut und korrekt überstanden haben. Es ist am besten, wir reden nicht mehr drüber. Und jetzt schlage ich vor, dass wir zum gemütlichen Teil übergehen. Spielt's mein Lied! Wann heiratet ihr zwei denn, Maria? Bald, sobald es geht. Und dann machen wir eine Wallfahrt nach Altötting.